Ich kauf mir eine Knarre, mit der mach ich euch alle heil. Das erste ist, wo ich sie nicht spiel, ich werde sie mir ganz einfach stehlen. La la la la la. Ich will saufen oder amok laufen, wieder ist der Kasten leer, schon wieder ist der Kasten leer, und darum gibt's jetzt Massaker. Zuerst ist deine Frau dran, ihr Ehemann, die Kinder können immer zum Schluss, das Beste kommt immer zum Schluss. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ich will laufen oder amok laufen, wieder ist der Kasten leer. Ja, wieder ist der Kasten leer, und darum gibt's jetzt Massaker. Ich will saufen und amok laufen, schon wieder ist der Kasten leer, wieder ist der Kasten leer, und darum geht jetzt Massaker. La la la la la la la. Von dieser Welt nicht, denn dein Bier und sei es lieber. Bier. Von dieser Welt nicht. Trink dein Bier. Trink. Yeah. ganze Zeit vor uns einen runtergeholt. Und dabei haben wir seinen warzigen, knotigen, kleinen Schwanz gesehen. Ich habe mir auch zweimal einen runtergeholt. Einmal in der Besenkammer und einmal auf dem Klo. Thank you.